Simon versucht, den Menschen der Verantwortung für die Realität zu entziehen. Die Macht des Versuches ohne Bezug zur Wirklichkeit bestimmt seine Epoche am Ende des 20. Jahrhunderts. Medizinische Eingriffe von Computern, Ebenen am Rechner, digitale Erfassung des Menschen sowie die globale Vernetzung sind nur ein Bruchteil dieser Errungenschaft. Alles davon ist schlecht, aber einiges dient dem Bösen. was new, black, polished chrome and came over the summer like liquid night. The music was new, black, polished chrome and came over the summer like liquid night. Thank you. Licht blendete mein Gesicht. Ich habe geschrien. Mein Herz machte. We'll be right back. Thank you. shoulder, head to heel. Cold as hate, as thin as hope. There is a still, like steel, like thread, that runs throughout, from toe to shoulder, head to heel. Cold as hate, as thin as hope. And the world always fails to ignite. Thank you. Thank you. We'll be right back.